Erster, das Wort von Gott kam zu mir. Zweiter, Menschensohn, schau zu den Ammonitern. Sprich gegen sie. Dritter, spricht zu den Ammonitern, hört, was Gott sagt. Gott, der Herr, sagt, ihr habt gelacht. Ihr habt gelacht über mein Heiligtum. Es wurde zerstört. Ihr habt gelacht über Israel. Das Land war leer. Ihr habt gelacht über Juda. Sie mussten weggehen. Vierter, darum gebe ich euch den Völkern im Osten. Sie werden dort ihre Zelte aufbauen. Sie werden eure Früchte essen. Sie werden eure Milch trinken. Fünfter, ich mache Rabba zu einem Ort für Kamele. Das Land der Ammoniter wird ein Platz für Schafe. Dann wisst ihr, dass ich Gott bin. Sechster, Gott, der Herr, sagt, ihr habt in die Hände geklatscht. Ihr habt mit den Füßen gestampft. Ihr habt euch über Israel gefreut. Das kam von Herzen. Siebter, darum strecke ich meine Hand gegen euch aus. Ich mache euch zur Beute für andere Völker. Ich werde euch ausrotten. Ihr werdet nicht mehr sein. Ich vernichte euch ganz. Dann wisst ihr, dass ich Gott bin. Achter, Gott, der Herr, sagt, Mob hat gesagt, Juda ist jetzt wie alle anderen Völker. Neunter, darum mache ich Mob offen. Seine Städte werden leer sein. Auch die schönen Städte, Beth-Jesimoth, Baal-Meon und Kirjatheim. Zehnter, ich gebe Mob den Völkern im Osten. Sie bekommen es zusammen mit dem Land der Ammoniter. Man wird die Ammoniter nicht mehr kennen. Elfter, ich werde Mob bestrafen. Dann werden sie wissen, dass ich Gott bin. Zwölfter, Gott, der Herr, sagt, Edom war rachsüchtig. Edom hat Juda Böses getan. Sie haben sich an ihnen gerecht. Dreizehnter, darum strecke ich meine Hand gegen Edom aus. Ich werde Menschen und Tiere dort töten. Ich mache das Land zu einer Wüste. Von Teman bis Dedan sterben sie durch das Schwert. Vierzehnter, ich gebe Israel meine Rache an Edom. Israel wird Edom bestrafen. Edom wird meinen Zorn spüren. Das sagt Gott, der Herr. Fünfzehnter, Gott, der Herr, sagt, die Philister waren rachsüchtig. Sie haben sich von Herzen gerecht. Sie wollten Israel ganz vernichten. Sechzehnter, darum strecke ich meine Hand gegen die Philister aus. Ich werde die Kreter ausrotten. Ich vernichte alle, die am Meer leben. Siebzehnter, ich werde sie sehr stark bestrafen. Ich werde mich an ihnen rächen. Dann werden sie wissen, dass ich Gott bin.